Die Gewalt hat im politischen Leben eine lange Tradition, die durch Moralisieren nicht zu bewältigen ist. Alle religiösen und sittlichen Gebote gegen Mord und Gewalttat brechen sich an der Moral der Geschichte. Und die historische Moral ist eine Dirne. Sie stellt sich meistens auf die Seite desjenigen, der siegt. Nicht die politische Gewalttat selbst ist neu an unserer Situation. Schließlich wurden viele der Freiheiten, die uns heute selbstverständlich sind, von früheren Generationen durch Gewalt eingehandelt. Neu ist vielmehr, dass die Gewalt für buchstäblich jedes beliebige Ziel eingesetzt wird. Die unbezweifelbare Legitimität der Regierungen, wie etwa der kubanischen, die aus einer Guerillabewegung hervorging, bewirkt, dass auch anderswo politisch Unzufriedene auf dieselbe Legitimität hoffen oder zumindest mit dieser Möglichkeit ihre Aktionen begründen. Der ideologische Hintergrund ist dabei beliebig. Aber es ist der Grundirrtum aller anarchistischen Schwärmer, sie könnten Menschen sein, ohne in einer Gesellschaft mit bestimmten, zwar immer wieder auf friedliche Weise veränderbaren, aber jeweils verbindlichen Normen und Ordnungen zu leben. Dies würde dem Wesen des Menschen selbst widersprechen, der sich ja gerade dadurch zum Kulturwesen entwickelt hat, dass er sich solche Normen und Ordnungen gab. Um wie vieles humaner als ein utopisches Friedensreich ist eine repräsentative Demokratie, die nicht die einzig denkbare Ordnung ist, die zwar von Korruption beschädigt werden mag, von Korruption, die immer wieder offengelegt und beseitigt werden kann, in einer ständigen Auseinandersetzung mit den eingebauten Mängeln und einem immer neuen Einsatz für Legalität, der geschehen und zum Besseren führen kann, ohne dass Blut fließt.